Einen wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Wer die Welt verändern oder gar von Grund auf umkrempeln möchte, tut gut daran, erst einmal zu verstehen, womit man es da zu tun hat. Zunächst geht es also um Erkenntnis. Dabei wird sich zeigen, wie sehr Denken und Geschichte, Erkenntnistheorie und Gesellschaftstheorie ineinander verschränkt sind, sodass man wirklich von einer nur dialektisch zu begreifenden Totalität sprechen kann. Und dies alles geht auf niemand anderes als Georg Wilhelm Friedrich Hegel zurück. Heute eine Sonderausgabe zum dialektischen Idealisten und Wegbereiter für Karl Marx, Hegel, Denker der Dialektik, der am 27. August vor genau 250 Jahren geboren wurde. Wir werden allerdings sehen, dass er mehr ist als nur der größte Vertreter des deutschen Idealismus. Ein anderer Jubilar, der genau 100 Jahre jünger ist als Hegel, schreibt über Karl Marx: Seine Lehre entstand als direkte und unmittelbare Fortsetzung der Lehren der größten Vertreter der Philosophie, der politischen Ökonomie und des Sozialismus. Wir zitieren weiter: Diese Lehre sei die rechtmäßige Erbin des Besten, was die Menschheit im 19. Jahrhundert in Gestalt der deutschen Philosophie, und hier meint er niemand anders als Hegel, in Gestalt der englischen politischen Ökonomie und des französischen Sozialismus hervorgebracht hat. Zugang zu Hegel und seinem Denken verdanken wir heute vor allem dem inoffiziellen Patron von Sachzwang FM, Theodor W. Adorno. Wir werden zwei Aufsätze von ihm hören. Erstens Aspekte zu Hegel, ein Vortrag des Autors aus den 50er Jahren, und zu Subjekt und Objekt, dialektische Epilegomena, neu eingelesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein chronologischer Anlass wie der 125. Todestag Hegels könnte leicht zu dem verführen, was man Würdigung nennt. Aber deren Begriff, wenn er überhaupt je etwas taugte, ist unerträglich geworden. Er meldet den unverschämten Anspruch an, dass, wer das fragwürdige Glück besitzt, später zu leben, und wer berufsmäßig mit dem befasst ist, über den er zu reden hat, darum auch souverän dem Toten seine Stelle zuweisen und damit gewissermaßen über ihn sich stellen dürfe. In den abscheulichen Fragen,

wollte man dagegen, um Komplikationen dieses Typus zu entgehen, die beiden Termini definieren, so geriete man in eine Aporie, die zu der seit Kant stets wieder gewahrten Problematik des Definierens hinzutritt. In gewisser Weise nämlich haben die Begriffe Subjekt und Objekt, vielmehr das, worauf sie gehen, Priorität vor aller Definition. Definieren ist so viel wie ein objektives, gleichgültig, was es an sich sein mag, subjektiv durch den festgesetzten Begriff einzufangen. Daher die Resistenz von Subjekt und Objekt gegens Definieren. Ihre Bestimmung bedarf der Reflexion eben auf die Sache, welche zugunsten von begrifflicher Handlichkeit durchs Definieren abgeschnitten wird. Deshalb empfiehlt es sich, die Worte Subjekt und Objekt zunächst so zu übernehmen, wie sie die eingeschliffene philosophische Sprache als Sediment von Geschichte an die Hand gibt. Nur freilich nicht bei solchem Konventionalismus zu verharren, sondern kritisch weiter zu analysieren. Anzuheben wäre mit der angeblich naiven, wenngleich selber schon vermittelten Ansicht, dass ein wie immer auch geartetes Subjekt, ein Erkennendes, einem gleichfalls wie immer auch gearteten Objekt, dem Gegenstand der Erkenntnis, gegenüberstehe. Die Reflexion dann, welche in der philosophischen Terminologie unter dem Namen der Intentio obliqua geht, ist die Rückbeziehung jenes vieldeutigen Objektbegriffs auf einen nicht minder vieldeutigen vom Subjekt. Zweite Reflexion reflektiert jene, bestimmt das Vage näher, um des Gehalts der Begriffe Subjekt und Objekt willen. Die Trennung von Subjekt und Objekt ist real und Schein. Wahr, weil sie im Bereich der Erkenntnis der realen Trennung, der Gespaltenheit des menschlichen Zustands, einem zwangvoll gewordenen Ausdruck verleiht. Unwahr, weil die gewordene Trennung nicht hypostasiert, nicht zur Invarianten verzaubert werden darf. Dieser Widerspruch in der Trennung von Subjekt und Objekt teilt der Erkenntnistheorie sich mit. Zwar können sie als Getrennte nicht weggedacht werden, das Pseudos der Trennung jedoch äußert sich darin, dass sie wechselseitig durcheinander vermittelt sind, Objekt durch Subjekt, mehr noch und anders Subjekt durch Objekt. Zur Ideologie, geradezu ihrer Normalform, wird die Trennung, sobald sie ohne Vermittlung fixiert ist. Dann usurpiert der Geist den Ort des absolut Selbstständigen, das er nicht ist. Im Anspruch seiner Selbstständigkeit meldet sich der Herrschaftliche. Einmal radikal vom Objekt getrennt, reduziert Subjekt bereits das Objekt auf sich. Subjekt verschlingt Objekt, indem es vergisst, wie sehr es selber Objekt ist. Das Bild eines zeitlich oder außerzeitlich ursprünglichen Zustands glücklicher Identität von Subjekt und Objekt aber ist romantisch. Zu Zeiten Projektion der Sehnsucht, heute nur noch Lüge. Ungeschiedenheit, ehe das Subjekt sich bildete, war der Schrecken des blinden Naturzusammenhangs, der Mythos. Die großen Religionen hatten ihren Wahrheitsgehalt im Einspruch dagegen. Übrigens ist Ungeschiedenheit nicht Einheit. Diese erfordert schon der platonischen Dialektik zufolge Verschiedenes, dessen Einheit sie ist. Das neue Grauen, das der Trennung, verklärt denen, die es erleben, das alte Grauen, das Chaos. Und beides ist das immer Gleiche. Vergessen wird über der Angst vor der gähnenden Sinnlosigkeit, die einst nicht geringere vor den rachsüchtigen Göttern, welche der epikureische Materialismus und das christliche Fürchtet euch nicht von den Menschen nehmen wollten. Anders nicht als durch Subjekt ist das vollziehbar. Würde es liquidiert, anstatt in einer höheren Gestalt aufgehoben, so bewirkte das Regression des Bewusstseins nicht bloß, sondern eine auf reale Barbarei. Schicksal, die Naturverfallenheit der Mythen, stammt aus totaler gesellschaftlicher Unmündigkeit, einem Zeitalter, darin Selbstbesinnung noch nicht die Augen aufschlug, Subjekt noch nicht war. Anstatt jenes Zeitalter durch kollektive Praxis zur Wiederkehr zu beschwören, wäre der Bann des alten Ungeschiedenen zu tilgen. Seine Verlängerung ist das Identitätsbewusstsein des Geistes, der repressiv sein anderes sich gleich macht. Wäre Spekulation über den Stand der Versöhnung erlaubt, so ließe in ihm weder die ununterschiedene Einheit von Subjekt und Objekt noch ihre feindselige Antithetik sich vorstellen, eher die Kommunikation des Unterschiedenen. Dann erst käme der Begriff von Kommunikation als objektiver an seine Stelle. Der Gegenwärtige ist so schmählich, weil er das Beste, das Potenzial eines Einverständnisses von Menschen und Dingen an die Mitteilung zwischen Subjekten nach den Erfordernissen subjektiver Vernunft verrät. An seiner rechten Stelle wäre auch erkenntnistheoretisch das Verhältnis von Subjekt und Objekt im verwirklichten Frieden sowohl zwischen den Menschen wie zwischen ihnen und ihrem anderen. Friede ist der Stand eines Unterschiedenen ohne Herrschaft, in dem das Unterschiedene teilhat aneinander. In der Erkenntnistheorie wird unter Subjekt meist so viel wie Transzendentalsubjekt verstanden. Nach idealistischer Lehre baut es entweder kantisch die objektive Welt aus einem unqualifizierten Material auf oder erzeugt sie seit Fichte überhaupt. Dass dies transzendentale, alle inhaltliche Erfahrung konstituierende Subjekt seinerseits von den lebendigen einzelnen Menschen abstrahiert sei, wurde nicht erst von der Kritik am Idealismus entdeckt. Evident ist, dass der abstrakte Begriff des transzendentalen Subjekts, wie auch die Formen von Denken, deren Einheit und die ursprüngliche Produktivität von Bewusstsein, voraussetzt, was er zu stiften verspricht: tatsächliche, lebendige Einzelwesen. Das war in den idealistischen Philosophien gegenwärtig. Kant zwar hat eine grundsätzliche konstitutionshierarchische Verschiedenheit des Transzendentalen vom empirischen Subjekt zu entwickeln versucht, seine Nachfolger indessen, zumal Fichte und Hegel, aber auch Schopenhauer, trachteten mit der unübersehbaren Schwierigkeit des Zirkels in subtilen Beweisführungen fertig zu werden. Vielfach rekurrierten sie auf das aristotelische Motiv, dass fürs Bewusstsein Erste, hier das empirische Subjekt, sei nicht das an sich Erste, und postuliere als seine Bedingung oder seinen Ursprung das transzendentale Subjekt. Noch die Husserlsche Polemik gegen den Psychologismus samt der Distinktion von Genesis und Geltung fällt in die Kontinuität jener Argumentationsweise. Sie ist apologetisch. Bedingtes soll als unbedingt, Abgeleitetes als primär gerechtfertigt werden. Wiederholt wird ein Topos der gesamten abendländischen Überlieferung, demzufolge allein das Erste oder, wie Nietzsche kritisch es formulierte, nur das Nicht-Gewordene wahr sein könne. Die ideologische Funktion der These ist nicht zu verkennen. Je mehr die einzelnen Menschen real zu Funktionen der gesellschaftlichen Totalität durch deren Verknüpfung zum System herabgesetzt werden, desto mehr wird der Mensch schlechthin als Prinzip mit dem Attribut des Schöpferischen, dem absoluter Herrschaft, vom Geist tröstlich erhöht. Gleichwohl wiegt die Frage nach der Wirklichkeit des transzendentalen Subjekts schwerer, als sie in dessen Sublimierung zum reinen Geist, vollends beim kritischen Widerruf des Idealismus, sich darstellt. In gewissem Sinn ist, was freilich der Idealismus am letzten zugestünde, das transzendentale Subjekt wirklicher, nämlich für das reale Verhalten der Menschen und die Gesellschaft, die daraus sich bildete, bestimmender als jene psychologischen Individuen, von denen das Transzendentale abstrahiert ward und die in der Welt wenig zu sagen haben, die ihrerseits zu Anhängseln der sozialen Maschinerie, am Ende zur Ideologie geworden sind. Der lebendige Einzelmensch, so wie er zu agieren gezwungen ist und wozu er auch in sich geprägt wurde, ist als verkörperter Homo economicus eher das transzendentale Subjekt, denn der lebendige Einzelne, für den er sich doch unmittelbar halten muss. Insofern war die idealistische Theorie realistisch und brauchte sich vor Gegnern, welche Idealismus vorwarfen, nicht zu genieren. In der Lehre vom transzendentalen Subjekt erscheint getreu die Vorgängigkeit der von den einzelnen Menschen und ihrem Verhältnis abgelösten, abstrakt rationalen Beziehungen, die am Tausch ihr Modell haben. Ist die maßgebende Struktur der Gesellschaft die Tauschform, so konstituiert deren Rationalität die Menschen. Was sie für sich sind, was sie sich dünken, ist sekundär. Von dem philosophisch als transzendental verklärten Mechanismus sind sie vorweg deformiert. Das vorgeblich evidenteste, das empirische Subjekt, müsste eigentlich als ein noch gar nicht existentes betrachtet werden. Unter diesem Aspekt ist das transzendentale Subjekt konstitutiv. Seine Festigkeit und Invarianz, welche der Transzendentalphilosophie zufolge die Objekte erzeugt oder wenigstens ihnen die Regel vorschreibt, ist die Reflexionsform der im gesellschaftlichen Verhältnis objektiv vollzogenen Verdinglichung der Menschen. Der Fetischcharakter, gesellschaftlich notwendiger Schein, ist geschichtlich zum Prius dessen geworden, wovon er seinem Begriff nach das Posterius wäre. Das philosophische Konstitutionsproblem hat sich spiegelbildlich verkehrt. In seiner Verkehrung jedoch drückt es die Wahrheit über den erreichten geschichtlichen Stand aus. Eine Wahrheit freilich, die durch eine zweite kopernikanische Wendung theoretisch wieder zu negieren wäre. Sie hat allerdings auch ihr positives Moment, dass die vorgängige Gesellschaft sich und ihre Mitglieder am Leben hält. Das besondere Individuum verdankt dem Allgemeinen die Möglichkeit seiner Existenz. Dafür zeugt Denken, seinerseits ein allgemeines, insofern gesellschaftliches Verhältnis. Nicht nur fetischistisch ist Denken dem Einzelnen vorgeordnet. Nur wird im Idealismus die eine Seite hypostasiert, die anders als im Verhältnis zu anderen gar nicht begriffen werden kann. Das Gegebene aber, das Skandalon des Idealismus, das er doch nicht wegzuräumen vermag, demonstriert stets wieder das Misslingen jener Hypostase. Snake, snake, snake, snake, snake, snake, snake. night. I mean, stink. Durch die Einsicht in den Vorrang des Objekts wird nicht die alte Intentio Recta restauriert, das hörige Vertrauen auf die so seiende Außenwelt, wie sie diesseits von Kritik erscheint. Ein anthropologischer Stand bar des Selbstbewusstseins, welches erst im Kontext der Rückbeziehung von Erkenntnis auf das Erkennende sich kristallisiert. Das krude Gegenüber von Subjekt und Objekt im naiven Realismus ist zwar geschichtlich necessitiert und durch keinen Willensakt wegzuschaffen, es ist aber zugleich Produkt falscher Abstraktion, schon ein Stück Verdinglichung. Darin einmal durchschaut, wäre das sich selbst vergegenständlichte, gerade als solches nach außen gerichtete, virtuell nach außen schlagende Bewusstsein, nicht ohne Selbstbesinnung weiterzuschleppen. Die Wendung zum Subjekt, die freilich von Anbeginn auf dessen Primat hinaus will, verschwindet nicht einfach mit ihrer Revision. Diese erfolgt nicht zuletzt im subjektiven Interesse von Freiheit. Vorrang des Objekts heißt vielmehr, das Subjekt in einem qualitativ anderen, radikaleren Sinn seinerseits Objekt sei als Objekt, weil es nun einmal anders nicht denn durch Bewusstsein gewusst wird und auch Subjekt ist. Das durch Bewusstsein Gewusste muss ein Etwas sein. Vermittlung geht auf Vermitteltes. Subjekt aber, Inbegriff der Vermittlung, ist das Wie, niemals als dem Objekt kontrastiertes, das Was, das durch jegliche fassbare Vorstellung vom Subjektbegriff postuliert wird. Von Objektivität kann Subjekt potenziell, wenngleich nicht aktuell, weggedacht werden. Nicht ebenso Subjektivität von Objekt. Aus Subjekt, gleichgültig wie es bestimmt werde, lässt ein Seiendes nicht sich eskamotieren. Ist Subjekt nicht etwas, und etwas bezeichnet ein irreduzibel objektives Moment, so ist es gar nichts. Noch als Actus purus bedarf es des Bezugs auf ein Agierendes. Der Vorrang von Objekt ist die Intentio obliqua, der Intentio obliqua, nicht die aufgewärmte Intentio recta, das Korrektiv der subjektiven Reduktion, nicht die Verleugnung seines subjektiven Anteils. Vermittelt ist auch Objekt, nur nicht dem eigenen Begriff nach so durchaus auf Subjekt verwiesen, wie Subjekt auf Objektivität. Solche Differenz hat der Idealismus ignoriert und damit eine Vergeistigung vergröbert, in welcher Abstraktion sich tarnt. Das aber veranlasst zur Revision der Stellung zum Subjekt, die in der traditionellen Theorie vorwaltet. Diese verherrlicht es in der Ideologie und diffamiert es in der Erkenntnispraxis. Will man indessen das Objekt erlangen, so sind seine subjektiven Bestimmungen oder Qualitäten nicht zu eliminieren. Eben das wäre dem Vorrang von Objekt entgegen. Hat Subjekt einen Kern von Objekt, so sind die subjektiven Qualitäten am Objekt erst recht ein Moment des Objektiven. Denn einzig als Bestimmtes wird Objekt zu etwas. In den Bestimmungen, die scheinbar bloß das Subjekt ihm anheftet, setzt dessen eigene Objektivität sich durch. Sie alle sind der Objektivität der Intentio recta entlehnt. Auch nach idealistischer Doktrin sind die subjektiven Bestimmungen kein bloß angeheftetes, immer werden sie auch vom zu Bestimmenden verlangt. Und darin behauptet sich der Vorrang des Objekts. Umgekehrt ist das vermeintlich reine, der Zutat von Denken und Anschauung ledige Objekt, gerade der Reflex abstrakter Subjektivität. Nur sie macht durch Abstraktion das andere sich gleich. Das Objekt ungeschmälerter Erfahrung, zum Unterschied vom bestimmungslosen Substrat des Reduktionismus, ist objektiver als jenes Substrat. Die von der traditionellen Erkenntniskritik am Objekt ausgemerzten und dem Subjekt gutgeschriebenen Qualitäten verdanken in der subjektiven Erfahrung sich dem Vorrang des Objekts. Darüber betrog die Herrschaft der Intentio Obliqua. Ihre Erbschaft fiel einer Kritik der Erfahrung zu, welche deren eigene geschichtliche Bedingtheit schließlich die gesellschaftliche erreicht. Denn Gesellschaft ist der Erfahrung immanent, kein Allogenos. Nur die gesellschaftliche Selbstbesinnung der Erkenntnis erwirkt dieser die Objektivität, die sie versäumt, solange sie den in ihr waltenden gesellschaftlichen Zwängen gehorcht, ohne sie mitzudenken. Kritik an der Gesellschaft ist Erkenntniskritik und umgekehrt. Vom Vorrang des Objekts ist legitim zu reden nur, wenn jener Vorrang gegenüber dem Subjekt im weitesten Verstande irgend bestimmbar ist. Mehr also denn das kantische Ding an sich als unbekannte Ursache der Erscheinung. Auch es freilich trägt bereits durch seine bloße Unterscheidung zum kategorial Prädizierten ein Minimum von Bestimmungen an sich. Eine solche negative Art wäre die der Akausalität. Sie reicht hin, einen Gegensatz zu der konventionellen Ansicht zu stiften, welche mit dem Subjektivismus konform geht. Der Vorrang des Objekts bewährt sich daran, dass er die Meinungen des verdinglichten Bewusstseins qualitativ verändert, die mit dem Subjektivismus reibungslos sich vertragen. Dieser tangiert den naiven Realismus nicht inhaltlich, sondern sucht lediglich formale Kriterien seiner Geltung anzugeben. Für den Vorrang des Objekts spricht wohl ein mit Kants Konstitutionslehre Unvereinbares. Dass die Ratio in den modernen Naturwissenschaften über die Mauer blickt, die sie selbst errichtet. Ein Zipfelchen dessen erhascht, was mit ihren eingeschliffenen Kategorien nicht übereinkommt. Solche Erweiterung der Ratio erschüttert den Subjektivismus. Wodurch aber das vorgängige Objekt, zum Unterschied von seiner subjektiven Zurüstung, sich bestimmt, das ist zu fassen an dem, was seinerseits die kategoriale Apparatur bestimmt, von der es dem subjektivistischen Schema zufolge bestimmt werden soll. An der Bedingtheit des Bedingenden. Die kategorialen Bestimmungen, die Kant zufolge Objektivität erst zeitigen, sind als ihrerseits Gesetztes, wenn man will, wirklich bloß subjektiv. Damit wird die Reductio ad hominem zum Sturz des Anthropozentrismus. Dass noch der Mensch als Konstituenz ein von Menschen gemachtes ist, entzaubert das Schöpfertum des Geistes. Weil aber der Vorrang des Objekts der Reflexion aufs Subjekt und der subjektiven Reflexion bedarf, wird Subjektivität, anders als im primitiven Materialismus, der Dialektik eigentlich nicht zulässt, zum festgehaltenen Moment. Was unter dem Namen Phänomenalismus geht, nämlich dass von nichts gewusst werde, es sei denn durchs erkennende Subjekt hindurch, das verband sich seit der kopernikanischen Wendung mit dem Kultus des Geistes. Beides wird von der Einsicht in den Vorrang des Objekts aus den Angeln gehoben. Was Hegel innerhalb der subjektiven Klammer intendierte, zerbricht in kritischer Konsequenz die Klammer. Die generelle Versicherung, dass Innovationen, Einsichten, Erkenntnisse nur subjektiv seien, verfängt nicht länger, sobald Subjektivität als Gestalt von Objekt durchschaut wird. Schein ist die Verzauberung des Subjekts in seinen eigenen Bestimmungsgrund, seine Setzung als wahres Sein. Subjekt selbst ist zu seiner Objektivität zu bringen, nicht sind seine Regungen aus der Erkenntnis zu verbannen. Der Schein des Phänomenalismus jedoch ist ein notwendiger. Er bezeugt den fast unwiderstehlichen Verblendungszusammenhang, den Subjekt als falsches Bewusstsein produziert und dessen Glied es zugleich ist. In solcher Unwiderstehlichkeit gründet die Ideologie des Subjekts. Aus dem Bewusstsein eines Mangels, dem von der Grenze der Erkenntnis, wird, damit der Mangel sich besser ertragen lasse, ein Vorzug. Kollektiver Narzissmus ist am Werk gewesen. Aber er hätte nicht mit solcher Stringenz sich durchsetzen, nicht die mächtigsten Philosophien hervorbringen können, läge ihm nicht verzerrt ein Wahres zugrunde. Was die Transzendentalphilosophie an der schöpferischen Subjektivität pries, ist die sich selbst verborgene Gefangenschaft des Subjekts in sich. In allem Objektiven, das es denkt, bleibt es eingespannt, wie gepanzerte Tiere in ihren Verschalungen, die sie vergebens abzuwerfen suchen. Nur kam jenen nicht der Einfall, ihre Gefangenschaft als Freiheit auszuposaunen. Wohl wäre zu fragen, warum die Menschen das taten. Die Gefangenschaft ihres Geistes ist überaus real. Dass sie als Erkennende abhängen von Raum, Zeit, Denkformen, markiert ihre Abhängigkeit von der Gattung. Sie schlug in jenen Konstituenzien sich nieder. Diese gelten darum nicht weniger. Das A priori und die Gesellschaft sind ineinander. Die Allgemeinheit und Notwendigkeit jener Formen ist keine andere als die, welche die Menschen zur Einheit verbindet. Ihrer bedurften sie zum Survival. Gefangenschaft wurde verinnerlicht. Das Individuum ist nicht weniger in sich gefangen als in der Allgemeinheit, der Gesellschaft. Daher das Interesse an der Umdeutung von Gefangenschaft in Freiheit. Die kategoriale Gefangenschaft des individuellen Bewusstseins wiederholt die reale Gefangenschaft jedes Einzelnen. Noch der Blick des Bewusstseins, der jene durchschaut, wird determiniert von den Formen, die sie ihm eingepflanzt hat. An der Gefangenschaft in sich könnten die Menschen der Gesellschaftlichen inne werden. Das zu verhindern war und ist ein kapitales Interesse des Fortbestands des Bestehenden. Ihm zuliebe musste mit kaum geringerer Notwendigkeit als jener der Formen selbst Philosophie sich versteigen. So ideologisch war der Idealismus, schon ehe er sich anschickte, die Welt als absolute Idee zu glorifizieren. Die Urkompensation schließt bereits ein, dass die Realität zum Produkt des vermeintlich freien Subjekts erhöht, als ihrerseits Freie sich rechtfertige. Identitätsdenken, Deckbild der herrschenden Dichotomie, gebärdet sich im Zeitalter subjektiver Ohnmacht nicht länger als Verabsolutierung des Subjekts. Stattdessen formiert sich ein Typus scheinbar antisubjektivistischen, wissenschaftlich-objektiven Identitätsdenkens, der Reduktionismus. Er ist die gegenwärtig charakteristische Form verdinglichten Bewusstseins. falsch wegen seines latenten und desto verhängnisvolleren Subjektivismus. Der Rest ist nach dem Maß der Ordnungsprinzipien subjektiver Vernunft gemodelt und kommt mit deren eigener Abstraktheit überein, abstrakt seinerseits. Das verdinglichte Bewusstsein, das sich verkennt, wie wenn es Natur wäre, ist naiv. Sich selbst ein gewordenes und in sich überaus vermitteltes, nimmt es als Seinssphäre absoluter Ursprünge und sein von ihm zugerüstetes Gegenüber als die ersehnte Sache. Das Ideal der Entpersonalisierung von Erkenntnis, um der Objektivität willen, behält von dieser nichts als ihr Caput Mortuum zurück. Gesteht man den dialektischen Vorrang des Objekts zu, bricht die Hypothese unreflektierter praktischer Wissenschaft vom Objekt als Residualbestimmung nach Abzug von Subjekt zusammen. Subjekt ist dann nicht länger ein subtrahierbares Addendum zur Objektivität. Diese wird durch die Ausscheidung eines ihr wesentlichen Moments gefälscht, nicht gereinigt. Die Vorstellung, welche den residualen Objektivitätsbegriff leitet, hat denn auch ihr Urbild an einem Gesetzten, von Menschen gemachten, keineswegs an der Idee jenes an sich, für das sie das gereinigte Objekt substituiert. Vielmehr ist es das Modell des Profits, der in der Bilanz nach Abzug sämtlicher Gestehungskosten übrig bleibt. Der aber ist das auf die Form des Kalküls gebrachte und beschränkte subjektive Interesse. Was für die nüchterne Sachlichkeit des Profitdenkens zählt, ist alles andere als die Sache. Die geht unter in dem, was sie einem abwirft. Erkenntnis jedoch müsste geleitet werden von dem, was vom Tausch nicht verstümmelt ist, oder, denn es gibt nichts Unverstümmeltes mehr, von dem, was unter den Tauschvorgängen sich verbirgt. Objekt ist so wenig subjektloses Residuum wie das vom Subjekt Gesetzte. Beide einander widerstreitenden Bestimmungen sind ineinander gepasst. Der Rest, mit dem die Wissenschaft sich abspeisen lässt, ist Produkt ihres manipulativen Verfahrens, subjektiv veranstaltet. Zu definieren, was Objekt sei, wäre seinerseits ein Stück solcher Veranstaltung. Objektivität ist auszumachen einzig dadurch, dass auf jeder geschichtlichen Stufe und jeder der Erkenntnis reflektiert wird, sowohl auf das, was jeweils als Subjekt und Objekt sich darstellt, wie auf die Vermittlungen. Zuweilen gelangt Subjekt als uneingeschränkte Erfahrung näher ans Objekt als das gefilterte, nach den Erfordernissen subjektiver Vernunft zurechtgestutzte Residuum. Unreduzierte Subjektivität vermag ihrem gegenwärtigen geschichtsphilosophischen Stellenwert nach, nämlich dem polemischen, objektiver zu fungieren als objektivistische Reduktionen. Verhext ist alle Erkenntnis unterm Bann nicht zuletzt darin, dass die überlieferten epistemologischen Thesen ihren Gegenstand auf den Kopf stellen. Fair is foul and foul is fair. Der objektive Gehalt individueller Erfahrung wird hergestellt nicht durch die Methode komparativer Verallgemeinerung, sondern durch Auflösung dessen, was jene Erfahrung daran hindert, dem Objekt so ohne Vorbehalt, nach Hegels Wort, mit der Freiheit sich zu überlassen, die das Subjekt der Erkenntnis entspannte, bis es wahrhaft in dem Objekt erlischt, dem es verwandt ist, vermöge seines eigenen Objektseins. Die Schlüsselposition des Subjekts in der Erkenntnis ist Erfahrung, nicht Form. Was bei Kant Formung heißt, wesentlich Deformation. Die Anstrengung von Erkenntnis ist überwiegend die Destruktion ihrer üblichen Anstrengung, der Gewalt gegen das Objekt. Seiner Erkenntnis nähert sich der Akt, in dem das Subjekt den Schleier zerreißt, den es um das Objekt webt. Fähig dazu ist es nur, wo es in angstloser Passivität der eigenen Erfahrung sich anvertraut. An den Stellen, wo die subjektive Vernunft subjektive Zufälligkeit wittert, schimmert der Vorrang des Objekts durch. Subjekt ist das Agens, nicht das Konstituents von Objekt. Das hat auch fürs Verhältnis von Theorie und Praxis seine Konsequenz. Tatsächlich ist Subjekt auch Objekt, vergisst nur eben in seiner Verselbstständigung zur Form, wie und wodurch es selbst konstituiert wird. Genau trifft die kantische kopernikanische Wendung die Objektivierung des Subjekts, die Realität von Verdinglichung. Ihr Wahrheitsgehalt ist der keineswegs ontologische, sondern geschichtlich aufgetürmte Block zwischen Subjekt und Objekt. Ihn errichtet das Subjekt dadurch, dass es die Suprematie über das Objekt beansprucht und dadurch um es sich betrügt. Als in Wahrheit nicht identisches wird das Objekt dem Subjekt desto ferner gerückt, je mehr das Objekt konstituiert. Der Block, an dem die kantische Philosophie sich die Stirn eindenkt, ist zugleich Produkt jener Philosophie. Subjekt als reine Spontaneität, ursprüngliche Apperzeption, scheinbar das absolut dynamische Prinzip, ist aber, vermöge des Chorismos von jeglichem Material, nicht weniger verdinglicht als die nach dem Modell der Naturwissenschaften konstituierte Dingwelt. Streng genommen hieße Vorrang des Objekts, dass es Objekt als ein dem Subjekt abstrakt gegenüberstehendes nicht gibt. Dass es aber als solches notwendig erscheint. Die Notwendigkeit dieses Scheins wäre zu beseitigen. Ebenso wenig allerdings gibt es eigentlich Subjekt. Dessen Hypostasis im Idealismus führt auf Ungereimtheiten. Sie mögen dahin zusammengefasst werden, dass die Bestimmung von Subjekt in sich involviert, wogegen es gesetzt ist. Und zwar keineswegs bloß erst, weil es als Konstituenz das Konstitutum voraussetzt. Es ist selber Objekt insofern, als das Gibt, das die idealistische Konstitutionslehre impliziert, es muss ja Subjekt geben, damit es irgendetwas konstituieren kann, dass das Gibt seinerseits der Sphäre von Faktizität entlehnt ward. Der Begriff dessen, was es gibt, meint nichts anderes als der des Daseinenden, und als Daseinendes fällt Subjekt vorweg unter Objekt. Als reine Apperzeption aber möchte Subjekt das schlechthin andere alles Daseinenden sein. Auch darin erscheint negativ ein Stück Wahrheit, dass die Verdinglichung, die das souveräne Subjekt allem es inbegriffen angetan hat, Schein ist. In den Abgrund seiner selbst verlegt es, was der Verdinglichung entrückt wäre. Freilich mit der widersinnigen Konsequenz, dass es damit einer jeden anderen Verdinglichung den Freibrief ausstellt. Der Idealismus projiziert die Idee richtigen Lebens falsch nach innen. Das Subjekt als produktive Einbildungskraft, reine Apperzeption, schließlich freie Tathandlung, verschlüsselt jene Tätigkeit, in der real das Leben der Menschen sich reproduziert, und antizipiert in ihr mit Grund die Freiheit. So wenig verschwindet darum Subjekt einfach in Objekt oder irgendeinem vorgeblich Höheren, dem Sein, wie es hypostasiert werden darf. Subjekt ist in seiner Selbstsetzung Schein und zugleich ein geschichtlich überaus Wirkliches. Es enthält das Potenzial der Aufhebung seiner eigenen Herrschaft. Die Differenz von Subjekt und Objekt schneidet sowohl durch Subjekt wie durch Objekt hindurch. Sie ist so wenig zu verabsolutieren, wie vom Gedanken fortzuschaffen. Ein Subjekt lässt eigentlich alles dem Objekt sich zurechnen. Was daran nicht Objekt ist, sprengt semantisch das Ist. Die reine subjektive Form der traditionellen Erkenntnistheorie ist dem eigenen Begriff nach jeweils nur als Form von Objektiven, nicht ohne es und ohne es nicht einmal zu denken. Das Feste des erkenntnistheoretischen Ichs, die Identität des Selbstbewusstseins, ist ersichtlich der unreflektierten Erfahrung des beharrenden identischen Objekts nachgebildet. Am Extrem jedoch, in das Subjektivität sich zusammenzieht, vom Punkt seiner synthetischen Einheit her, wird immer nur das zusammengenommen, was auch an sich zusammengehört. Sonst wäre Synthesis bloße klassifikatorische Willkür. Freilich ist solche Zusammengehörigkeit ohne den subjektiven Vollzug der Synthesis ebenso wenig vorzustellen. Noch vom subjektiven a priori ist die Objektivität seiner Geltung einzig so weit zu behaupten, wie es eine objektive Seite hat. Ohne diese wäre das vom a priori konstituierte Objekt eine pure Tautologie für Subjekt. Dessen Inhalt endlich ist, vermöge seiner Unauflöslichkeit, Gegebenheit, seiner Äußerlichkeit zum Subjekt, ebenfalls Objektives in diesem. Danach dünkt leicht Subjekt seinerseits, wie es Hegel nicht gar so fern lag, ein Nichts und Objekt absolut. Doch das ist abermals transzendentaler Schein. Zum Nichts wird Subjekt durch seine Hypostasis, die Verdinglichung des Undinglichen. Sie geht zu Protest, weil sie dem zuinnerst naiv-realistischen Kriterium von Dasein nicht genügen kann. Die idealistische Konstruktion des Subjekts scheitert an seiner Verwechslung mit einem Objektiven, als einem an sich Seienden, das es gerade nicht ist. Nach dem Maß des Seienden ist Subjekt zur Nichtigkeit verurteilt. Subjekt ist umso mehr, je weniger es ist, und umso weniger, je mehr es zu sein, ein für sich Objektives zu sein, wähnt. Als Moment indessen ist es untilgbar. Nach Eliminierung des subjektiven Moments ginge Objekt diffus auseinander, gleich den flüchtigen Regungen und Augenblicken subjektiven Lebens. Objekt ist, wenngleich abgeschwächt, auch nicht ohne Subjekt. Fehlte Subjekt als Moment an Objekt selber, so würde dessen Objektivität zum Nonsens. Danach ist über das Verhältnis von individuellem und transzendentalem Subjekt zu urteilen. Das Individuelle ist Bestandteil der empirischen Welt. Seine Funktion jedoch, seine Fähigkeit zur Erfahrung, die dem transzendentalen Subjekt abgeht, denn kein rein logisches könnte irgend erfahren, ist in Wahrheit weit konstitutiver als die vom Idealismus dem transzendentalen Subjekt zugesprochene, seinerseits einer Abstraktion vom individuellen Bewusstsein, die zutiefst vorkritisch hypostasiert ward. Gleichwohl erinnert der Begriff des Transzendentalen daran, dass Denken vermöge der ihm immanenten Allgemeinheitsmomente die eigene unabdingbare Individuation übersteigt. Auch die Antithese von Allgemeinem und Besonderen ist notwendig sowohl wie trügend. Keines von beiden ist ohne das andere, das Besondere nur als Bestimmtes und insofern allgemein. Das Allgemeine nur als Bestimmung von Besonderem und insofern besonders. Beide sind und sind nicht. Das ist eines der stärksten Motive nicht-idealistischer Dialektik. Die Reflexion des Subjekts auf seinen eigenen Formalismus ist die auf die Gesellschaft, mit der Paradoxie, dass die konstitutiven Formanten gesellschaftlich entsprungen sind, andererseits jedoch, worauf die gängige Erkenntnistheorie pochen kann, objektiv gültig. Die Paradoxie dürfte eins sein mit der objektiven Gefangenschaft des Subjekts in sich. Die Erkenntnisfunktion, ohne die Differenz so wenig wie Einheit des Subjekts wäre, entsprang ihrerseits. Sie besteht wesentlich in jenen Formanten. Soweit es Erkenntnis gibt, muss sie nach ihnen sich vollziehen, auch wo sie darüber hinausblickt. Sie definieren den Erkenntnisbegriff. Dennoch sind sie nicht absolut, sondern geworden, wie die Erkenntnisfunktion überhaupt. Dass sie vergehen könnten, ist nicht jenseits aller Möglichkeit. Ihre Absolutheit zu prädizieren, setzte die Erkenntnisfunktion, das Subjekt absolut. Sie zu relativieren, widerriefe die Erkenntnisfunktion dogmatisch. Der Mensch ist Resultat, kein Eidos. Die Erkenntnis von Hegel und Marx reicht bis ins Innerste der sogenannten Konstitutionsfragen hinein. Zwei Stunden Sachzwang FM sind zu Ende gegangen. Ich hoffe, die schwere Kost, dieser philosophische Hardcore, liegt euch nicht allzu schwer im Magen und im Hirn. Wir begehen im Jahr 2020 ja nicht nur den 150. Geburtstag Wladimir Uljanows, sondern vor allem den 250. des schwäbischen Dialektikers Hegel. So viel Personenkult muss leider sein in einer Welt, mit deren General Intellect bzw. Weltgeist oder auch Transzendentalsubjekt es auch im 21. Jahrhundert noch nicht so weit her ist. Hegel wurde am 27. August 1770 in Stuttgart geboren. Kaum ein Philosoph hat den Begriff von Gesellschaft als Einheit von Subjektiven und Objektiven derart geprägt wie Hegel. Keine ernstzunehmende Kritik der Verhältnisse kommt seither an einem Bezug auf Hegel vorbei. Wir haben heute zwei Beiträge von Theodor W. Adorno gehört, dem wir guten Zugang zu Hegel verdanken, zuletzt einen Aufsatz über Subjekt und Objekt, dialektische Epilegomena. Und zu Anfang der Sendung einen Vortrag des Autors, Aspekte zu Hegel von 1956.